Die Gedenkdelegation des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter Leitung von Oh Hyung-jin, ständigem Berater des Geschichtsinstituts der Japan-Koreaner, legte am 15. Dezember einen Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor. Sie kam an dem Tag in Pyongyang an, um an den Feierlichkeiten zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il teilzunehmen.